Ich liebe von Pödefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich liebe von Pödefi. Ich liebe mit zehrender Glut, mit himmelhoch lodernder Flamme. Nicht aber ein irdisches, sterbliches Weib vom hinfälligen Menschenstamme. Nein, die ich liebe, wie niemand gleich mir, ist ein von der Erde verbanntes, dem Himmel entstammtes Götterweib, ein heiliges, Freiheit benanntes. Die Holde zeigt sich mir nur im Traum, so weilten wir letzthin beide, ganz ungesehen und unbelauscht, auf einer sonnigen Heide. Ich kniete vor ihr und blickte sie an, in seligem Liebesentzücken, und bückte mich für die himmlische Maid, eine liebliche Blume zu pflücken. Da fühlt ich im Nacken einen Schlag. Mein Kopf fiel getroffen vom Hiebe des Henkers, da gab ich ihr den statt der Blume zum Pfand meiner Liebe. Ende von Ich liebe von Pödefi.